Als Gegenleistung für Karls Entgegenkommen in der Kirchenfrage erklärten sich die Kurfürsten ihrerseits dazu bereit, noch bei Karls Lebzeiten seinen Sohn Wenzel zum dereinstigen königlichen Nachfolger zu wählen. Die Kurfürsten handelten aber hier auch im eigenen Interesse, denn sie sicherten sich mit dieser vorsorglichen Frühwahl einen künftigen deutschen Herrscher, der wie sein Vater ein Beschützer des aufzustellenden neuen Sonderpapstes sein würde. Am 10. Juni 1376 soll dann der junge Prinz Wenzel in Frankfurt gewählt und am 6. Juli in Aachen gekrönt worden sein. Nehmen wir wieder für einige Augenblicke an, die Überlieferung sei nicht systematisch verfälscht, so erhebt sich jetzt die interessante Frage, wie stellte sich der Universalpapst in Avignon zu dem Plane der Wahl Wenzels? Wir haben es ja von den Quellen so oft gehört, dass die Kurie das Approbationsrecht beanspruchte, überhaupt jede Wahl von ihrer vorher eingeholten Zustimmung abhängig sehen wollte. Demzufolge lässt denn auch die gefälschte Überlieferung Papst Gregor XI. Von Karl verlangen, erstens, dieser möge die Kurie um Gestattung der Wahl und zweitens um Bestätigung des Gewählten bitten. Höchst beachtenswert ist, was die Quellen den König Karl auf das angebliche Ansinnen des Universalpapstes dessen Boten sagen lassen, nämlich: Nachdrücklich hielt er dem Gesandten vor, wie gereizt die Stimmung gegen den französischen Papst in Deutschland sei. Der Papst kenne nicht die Bosheit vieler Herren, wenn er sich nicht in Acht nähme, würde das Kaisertum an einen Feind der römischen Kirche kommen. Er möge sich doch überlegen, welche Häuser ihm ergeben wären. Seite 90. Gegen den Willen des Universalpapstes also wird die Wahl Wenzels vollzogen. Damit aber dennoch die vorgeblichen Rechte des Universalpapstes nicht geschmälert erscheinen, lässt die Geschichte den König zusammen mit dem Papst eine kleine Komödie aufführen. Nachträglich, heißt es, habe Karl dem Universalpapst doch die gewünschten Zugeständnisse gemacht. Als sich Papst Gregor hartnäckig weigerte, Wenzel als König anzuerkennen, stellte er Karl ein Schreiben aus, welches vor dem Wahltag zurückdatiert wurde, indem er Gregor um Genehmigung bat. Und der Papst ließ die entsprechende zurückdatierte Gegenurkunde ausfertigen. Seite 91. Mit Recht wundert sich Haug über die Naivität dieser Komödie. Wie konnte die Kurie wähnen, es sei möglich, eine weltbekannte Tatsache durch ein paar gefälschte Briefe aus der Welt zu schaffen? Nun haben gar nicht Gregor und Karl gefälscht, sondern diese zeitgenössischen Urkunden sind gelehrte Erzeugnisse der späteren Fälschungsaktion. Wie stellte sich Italien zu dem Plane eines neuen deutsch-italienischen Sonderpapsttums? Wir denken dabei vor allem an die italienischen Guelfen und in erster Linie an Florenz, die langjährige wärmste Freundin der französischen Nationalkirche. Denn das neue Papsttum bedeutete für Avignon einen Schlag ins Gesicht und den endgültigen Abschied. War das Unglaubliche denkbar, auch Florenz könnte einmal vom avignonesischen Papsttum abfallen? Leise kündigt sich der Umschwung an. Da vernehmen wir bereits zum Jahre 1365 aus den Quellen einen Misston im politischen Konzert der beiden Partner Florenz-Avignon. Die Florentiner weigerten sich damals, dem Ersuchen aus Avignon entsprechend, einer Liga zur Bekämpfung der bösen Gesellschaften beizutreten. Über diese Weigerung war der Papst derart aufgebracht, dass er sich ingrimmig über die ungehorsame Tochter Florenz ausließ. Die Florentiner, soll er gesagt haben, bezeugen ihre Ergebenheit gegen die französische Kirche nur mit Worten. Ihre wirklichen Dienste leisten wollen sie nicht. Ja, sie hindern sogar andere, der Kirche zu dienen. Seite 338. So hatte die alte Freundschaft doch einen Riss bekommen. Und dann, nur etwa 5 Jahre später, als Gregor XI. Den französischen Papstthron bestiegen hatte, da wurde das kaum vorstellbare dennoch Ereignis. Ganz Ober- und Mittelitalien erhob sich in gemeinsamer Abwehr gegen die Kurie von Avignon. Und das Haupt dieser Aufstandsbewegung war Florenz. Florenz ruft alle italienischen Städte auf, einmütig das Joch der weltlichen, französisch gesinnten Priesterschaft abzuwerfen. Und Florenz hatte Erfolg mit seinem leidenschaftlichen Aufruf. 80 Städte traten der Liga gegen Avignon bei und die einzigen Eroberungen des Albornoz gingen fast restlos wieder verloren. Fast überall trat ein Hass gegen die weltliche Macht des Papsttums und den weltlichen Besitz der Kirche zutage. In Florenz wurde das Inquisitionsgebäude niedergerissen, das Kirchengut eingezogen und die Priesterschaft an Leib und Leben bedroht. Seite 378. Eine Stadt schloss sich der Revolte gegen die Universalkirche nicht an, erzählen uns die Quellen. Das sei Rom gewesen. Nun wissen wir auch ohne diese Meldung, warum sich Rom damals unmöglich gegen irgendjemand erheben konnte, weil eine Stadt Rom noch gar nicht existierte. Aber auch in der gefälschten Geschichte durfte sich gerade damals die erdichtete Welthauptstadt nicht als Feindin der Universalkirche gebärden, sondern die Fälscher waren gezwungen, gerade zu diesem Zeitpunkt auf dem Papier der Stadt am Tiber ganz besondere Treue zum Papsttum zuzuschreiben. Warum? Weil nämlich jetzt der einst entführte Universalpapstthron von Avignon wieder nach Rom zurückverlegt werden musste. Und da musste in der Dichtung der zurückkehrende Papst in Rom auch willkommen sein. Und so konnte Rom an der Rebellion nicht teilnehmen. Was aber die Fälschung zwang, auf dem Papier gerade zu diesem Zeitpunkt die erdichtete Zurückverlegung des Universalpapsttums nach Rom stattfinden zu lassen, das ist uns bereits bekannt. Es ist das sensationelle Ereignis, das jetzt die christliche Welt aufhorchen ließ, die erneute Aufstellung eines diesmal dauerhaften italienisch-deutschen Sonderpapsttums. Wie es sich hiermit in Wirklichkeit verhielt, durfte natürlich die Überlieferung nicht ausplaudern. Dagegen mussten es sich die Fälscher gemäß ihrer Generaltendenz angelegen sein lassen, alle Verhältnisse so darzustellen, dass das fatale neue Eigenpapsttum als das seit alters bestehende Universalpapsttum der Nachwelt präsentiert und gedeutet wurde. Die gefälschte Überlieferung hämmert uns also ein, nur ein Papsttum, ein Universalpapsttum habe es seit vielen Jahrhunderten gegeben. Durch unglückliche Zufälle sei es von seinem gottgewollten Sitz Rom nach Avignon verlegt worden, aber 1377 wieder in die christliche Welthauptstadt am Tiber zurückgekehrt. Die Wahrheit lautet anders. Das französische Nationalpapsttum ist, solange es bestand, immer in Avignon beheimatet geblieben. Und dass 1378 mit Urban VI. In Italien, aber natürlich nicht in der Einöde Rom verwirklichte neue Papsttum, stellt eine ganz unabhängige, genuine Sonderinstitution der unter einem Oberhaupte nunmehr vereinigten deutsch-italienischen Regionalkirchen dar.